entfernt von Gram und Sorgen, erwach ich jeden Morgen, wenn ich vorher die Nacht Vergnügen zugebracht. Die Freiheit meiner Seelen, die Freiheit meiner Seelen ist mir das höchste Gut. Und ohne mich zu quälen, bleib ich bei gleichem Mut, bleib ich bei gleichem Mut. Hier ruhig und ergötze mich an des Bachs Geschwätze, der halbe Mosch verhüllt, leis aus dem Felsen quillt. Denn einmal lebt man nur.